Wand. Leise all weiß wie edelweiß Blumen und Stechapfelblüten Kreuzpunkt des Lichtglanzes aller Milchstraßen wo göttlichen Kühes des guten Hirten Koloka Koloka das war das ist das sein wird Koloka Land da die Zeit steht sämtliche Ewigkeiten Grenze sind Krishnas Haar nur von dir träumen Träumen